Ein wenig beides, Herr Schütte, und nicht nur in Brüssel, sondern natürlich in allen 27 Hauptstädten. Denn auf der einen Seite kennt man ja von vor 5 Jahren die Zahlen. Die insgesamt Wahlbeteiligung ist damals gesunken. Als man das analysiert hat, hat man gesehen, gar nicht so sehr in den alten EU-Ländern, sondern vor allem in den neuen Ländern, die dazugekommen sind bei den letzten Erweiterungen, war das Interesse an dieser Wahl 2004 sehr gering, teilweise um die 20%. Und auch jetzt gibt es Umfragen, die zeigen, dass gerade in den neueren Ländern, in einigen der neueren Ländern, sich nur um die 20% der Bürger an dieser Wahl beteiligen könnten. Aber man hofft natürlich, dass die Wahlaufrufe und die Bemühungen etwas gefruchtet haben und mehr Bürger als befürchtet zur Wahl gehen. Es scheint ja diese Regel zu geben, je mächtiger das Europaparlament, desto geringer die Wahlbeteiligung. Hat man dafür in Brüssel irgendeine Erklärung? So richtig eigentlich nicht, denn wie Sie es sagen, das Parlament hat über die Jahre wirklich sehr viel Einfluss bekommen. Fast alle, sehr viele der Gesetze und Verordnungen, die gemacht werden in Brüssel mit den nationalen Regierungen, das ist ja der andere Gesetzgeber, werden eben vom Parlament mitbestimmt. Das Parlament hat wirklich bei diesen Dingen ganz viel Entscheidungsvollmacht. Nur es kommt anscheinend nicht so an, weil natürlich die Strukturen in Europa für einen nationalen Bürger sehr viel schwieriger zu durchschauen sind. Es ist nicht das übliche Spiel von Regierung und Opposition, weil es eben keine Regierung gibt in Europa. Da gibt es 27, die zusammen bestimmen. Und das Parlament muss, um da Dinge ändern zu können, anders beeinflussen zu können, oft sehr große, breite Koalitionen eingehen, die oft auch wechseln, sodass es nicht immer für die Bürger klar ist, welche Partei und vor allem wer, die Gesichter sind oft unbekannt, für was steht. In den Niederlanden ist ja bereits gewählt worden und entgegen der Spielregeln, die festgesetzt worden sind, haben die Holländer bereits Ergebnisse verkündet. Und zwar hat die Anti-Islam-Partei einen Großteil der Stimmen geholt. Warum dieser Verstoß gegen Wahlregeln? Ja, Sie sagten es, es ist bereits gewählt worden. In Europa haben alle Länder unterschiedliche Traditionen, was die Wahltage angeht. In manchen darf zum Beispiel nicht an einem Sonn- oder Feiertag gewählt werden. Deswegen hat man damals gesagt, jedes nach seinen Traditionen, aber bitte eine gemeinsame Spielregel. Keiner veröffentlicht ein Ergebnis oder ein vorläufiges Ergebnis, bevor nicht das letzte Wahllokal geschlossen hat. Und das wird am Sonntag erst um 22 Uhr der Fall sein. Doch die Niederländer, die haben sich schon vor 5 Jahren nicht dran gehalten. Die sagen einfach, ja, es gibt diese Regel, aber für uns ist wichtiger, dass unsere Bürger gleich am Wahlabend erfahren, was denn herausgekommen ist. Und die Anti-Islam-Partei hat etwa 17% der Stimmen geholt, ein Ergebnis, das man noch gar nicht wissen könnte. Wie ist das zu erklären? Das ist eine nationale Entwicklung in den Niederlanden, die sich schon länger abgezeichnet hat. Das ist ja nicht nur eine Anti-Islam-Partei, die Partei von Geert Wilders ist gegen ganz viele Dinge. Und die hat über die letzten 2 Jahre, drei Jahre, seit sie gegründet worden ist, sehr viel Zuspruch erfahren. Und die Europawahl ist auch immer eine Wahl in den Ländern, die oft benutzt wird, um den Regierenden es mal zu zeigen. Weil viele Leute das Gefühl haben, da geht es ja nicht um so viel wie bei einer nationalen Wahl. Tatsache ist, diese Partei wird jetzt 4 Plätze im Europaparlament haben. Und man wird sehen, was das gibt. Müssen die Niederlande eigentlich mit irgendeiner Konsequenz rechnen, dass sie dieses Ergebnis schon vorab herausposaunt haben? Natürlich wird es eine Rüge der Kommission geben, die hat sich jetzt schon sehr kritisch geäußert, aber letztlich wird da wahrscheinlich nicht sehr viel passieren. Haben die insgesamt gesehen, haben die EU-Politiker, haben die nationalen Politiker genug Werbung gemacht für Europa? In den letzten Tagen, Herr Schütte, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber hier in Brüssel ist man wirklich überflutet worden mit Aufforderungen, zur Wahl zu gehen. Und nicht nur aus der Politik, sondern auch von Nichtregierungsorganisationen, von allen möglichen Seiten, die gesagt haben, nutzt eure Stimme. Das Problem liegt, glaube ich, eher darin, dass gerade die nationalen Politiker, nicht nur in Deutschland, sondern in allen 27 Ländern, immer noch und immer wieder und manchmal habe ich den Eindruck, immer stärker nach dem Motto verfahren, alles was gut ist, haben wir auf nationaler Ebene in Brüssel durchgesetzt und alles was schlecht ist, das liegt an Brüssel. Sowas gräbt sich natürlich bei den Wählern auch im Hinterkopf ein und solange diese Haltung fortbesteht, kann man in den letzten Wochen so viel Wahlwerbung machen, wie man will. Einschätzungen und Informationen aus Brüssel von unserer Korrespondentin Doris Simon.